Warum schaust du so trist? Stehen Tränen dir im Auge? Komm schon, komm her zu mir jetzt. Der Trend, so schön du dich nicht brauchst, lass mich doch schauen in dich. Denn auch die dunkle Seite sah ich, wenn Nacht fällt über dich. Du weißt nicht, was zu tun, nichts, was du gestehst, mich weniger lieben dich ließ. Ich steh zu dir, ich steh zu dir, niemand soll verletzen dich. Ich steh zu dir, so hast du gut an Tod. Halt es nicht in dir, komm schon, sprich zu mir jetzt. Hey, was willst du verbergen mir? Ich werd auch wütend jetzt. Nun, ich bin fast wie du, wenn du stehst an der Gabelung und weißt jetzt nicht, wo lang. Lass mich mit dir gehen. Selbst wenn du solltest fehlen, ich steh zu dir, ich steh zu dir, niemand soll verletzen dich. Ich steh zu dir, lass mich ein in deine dunklen Stunden, dich verlassen werd ich nie. Ich steh zu dir. Fällt über dich, Liebling, du fühlst dich ganz allein, du wirst nie alleine sein. Ich steh zu dir, ich steh zu dir, niemand soll verletzen dich. Ich steh zu dir, lass mich eine dunkle Stunde, dich verlassen werd ich nie. Ich steh zu dir, ich steh zu dir, niemand soll verletzen dich. Ich steh zu dir, niemand soll verletzen dich. Ich steh zu dir, ich steh zu dir, ich steh zu dir, niemand soll verletzen dich. Ich steh zu dir, lass mich ein in deine dunklen Stunden, dich verlassen werd ich nie. Ich steh zu dir, ich steh.